Körper, hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Abend. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Hörbar. Ich bin Miriam. Und ich bin Mariama. Und jetzt wüssten Sie wahrscheinlich noch gerne, wo wir denn so herkommen. Also ich bin im Irak in der Hauptstadt Bagdad geboren. Ich bin in den Niederlanden geboren, meine Familie kommt aber aus Sierra Leone. Aber ganz im Ernst, wenn Sie mich so fragen, ich sage Ihnen, ich komme aus Hamm. Wir sind hier beide Schülerinnen für das Vollabi in BWL und Fremdsprachenkorrespondenz. And that's all. Und ich bin Claudia Wegener, auch bekannt als Radio Continental Drift. Wir sind bei der Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. Zwei Frauen erzählen uns heute aus ihren Lebensgeschichten. Sie kommen aus unterschiedlichen Regionen und Generationen. Was ihre Geschichten verbinden? Sie sind internationale Frauen, die sich hier und jetzt in der Mitte der deutschen Gesellschaft engagieren. Und sie sind Kämpferinnen für die Rechte von Frauen. Hier ist Mana. Als Frauen, wir haben fast keine Rechte dort. Beispiel, wenn ich dort geschieden bin, dann darf ich meine Kinder nicht haben. Und hier ist Maria. Und die eine Frau hat mir gesagt, das war vom Jugendamt, sie können machen, was sie wollen, ihr deutsches Kind bleibt hier. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Mutter bedeutet? Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Inna qalbi laysa yahwa ghayra fadi al-habib. Beethovens Ode an die Freude fand in den 1980er Jahren einen Weg in die Demonstrationen gegen die Diktatur in Chile. Die Sängerin Isabel Lipthay hat uns darüber erzählt. Wir kennen das Lied heute auch als die Europahymne. Die Jordan Mosaica Singers haben eine arabische Fassung der Ode to Joy unter Lockdown in 2020 produziert. Und da wir gerade bei Hymnen sind, folgender Sprechgesang und Performance wurden von den Frauengruppen Las Desis in Chile im Kontext der Massenproteste 2019 geschaffen. Das Stück ist als feministische Hymne buchstäblich um die Welt gegangen. In 15 Sprachen übersetzt. El violador eres tú weist das systematische Vorurteil zurück, dass die Frau, die vergewaltigt wird, mindestens mitschuld sei. Der Vergewaltiger bist du. Maria kommt in den 1990er Jahren als Studentin nach Münster. Sie erzählt uns, dass Bolivien schon in den 1980er Jahren eine Präsidentin hatte und dass die lebendige Frauenbewegung in ihrer Heimat sie schon vor ihrer Ankunft in Deutschland geprägt hat. Vor allem ist es ihre Mutter, die Maria zum Vorbild wird. Sie hat viel gelacht, sie hat viel gesungen, sie hat viel getanzt, aber sie hat auch als Leiterin der Büro der Frau und eine Zeit lang als in einem Büro für Frauen und Familien. Das wäre so wie das Jugendamt hier ähnlich wahrscheinlich, aber es war Frauen und Familien. Und da waren natürlich, da gab es wenig Geld dafür, Frauenrechte. Ne? Und ihre Annotationen hat sie immer dann auf dem Heft gehabt und sie hat die dann bei uns zu Hause unter Schluss gehabt.

mit genau den Problemen, die sie selbst damals hatte, heute auch wieder zu ihr kommen. Als Zuhörerinnen können wir uns vielleicht hier, ohne die eine oder die andere Frau zu verurteilen, fragen, welche deutsche Gesellschaft erhoffen wir uns denn für die Zukunft zu gestalten? Eine Gesellschaft, die die Rechte von Frauen achtet und Mütter schützt? Du gehörst nicht so ganz in dem Land. Natürlich, in Studentenzeiten, das kriegt man nichts mit. Dann ist man dann in dieser Gruppe mit anderen Studentinnen, oder mit Leuten, die wirklich sehr offen sind, die selbst auch viel bereit sind. Aber ich wurde Mutter, ich war alleinerziehende Mutter dann mit meiner Tochter. Und da war das, wo es wirklich schwierig wurde. Ich kam aus dem System raus. Ich hatte eher positive Erfahrungen im Kreis der Familie, der Vater meines Kindes, gemacht, die dann sehr offen waren. Aber dann war ich plötzlich mit Behördengang konfrontiert. Und da war es richtig hart. Das war richtig, richtig schlimm. Ich hatte in der Zeit ein Arbeitsangebot bekommen in Bolivien, ein super Arbeitsangebot, wo ich gedacht habe, okay, ich kehre jetzt nach Hause zurück. Aber der Vater meiner Tochter wollte natürlich das Kind nicht gehen lassen. Ich war relativ jung, meine deutsche Kenntnisse zu einem vom Sprache und vor allem über das System waren sehr, sehr klein. Und die Behörden haben mich behandelt, als ob ich wirklich ein Mensch aus letzter Klasse wäre. Ich habe Hilfe gesucht beim Jugendamt. Ich habe überall bei der Ausländerbehörde, ich habe angerufen und gefragt, was kann ich machen? Heute weiß ich, in dieser Zeit hätte ich recht gehabt. Natürlich, ich war Studentin, ich habe nicht so viel Geld gehabt. Ich wusste, ich kann mir keinen Anwalt leisten. Heute weiß ich, ich hätte ein Recht auf Prozesskostenhilfe, auf Beratungskostenhilfe, auf juristische Hilfe gehabt. Das hat mir kein Mensch gesagt, obwohl ich zu jeder Behörde gegangen bin, die ich dann überhaupt gefunden habe. Und dann hat mir das, also ich habe mindestens an 10 Stellen gefragt. Und die eine Frau hat mir gesagt, das war vom Jugendamt, sie können machen, was sie wollen, ihr deutsches Kind bleibt hier. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Mutter bedeutet? Wow, unglaublich, wie sie behandelt wurde. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich ebenfalls. Es ist wirklich unglaublich. Das tut mir vor allem richtig, richtig leid für sie, weil sie ja auch noch Studentin war und gar nicht so alt. Ja, sie hatte nirgendwo, wo sie hingehen konnte, um Hilfe zu bekommen. Ja, also hier in Hamm gibt es, glaube ich, ein Frauenhaus für Frauen, die in Not sind. Aber mehr weiß ich nicht wirklich. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut damit aus. Ich meine, dass es einige Beratungsstellen gibt für Frauen. Aber so ganz weit wissen wir das ja beide auch nicht, weil wir ja noch Schülerinnen sind und gar nicht in ihrer Haut stecken. Ja, es gibt in Hamm ein Frauenhaus und Beratungsstellen von verschiedenen Trägern, an die sich Frauen in Notsituationen wenden können. Eine sehr zentrale Adresse in der Innenstadt ist zum Beispiel das Frauenberatungs- und Therapiezentrum in der Bahnhofstraße 15 bis 17. Doch nun zurück zu Maria und ihrer Geschichte. Hörbar. Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Maria bleibt in Deutschland. Neben der Arbeit in einem Vollzeitjob und als alleinerziehende Mutter wird sie Schritt für Schritt politisch aktiv. Seit November 2020 ist Maria die Vorsitzende des Integrationsrats in Münster. Sie setzt sich für eine multikulturelle Gesellschaft, für die Rechte der Frauen und vor allem für die Rechte von Frauen mit Migrationsgeschichte ein. Erst kürzlich hat sie uns erzählt, dass es auf ihre Einladung hin zu einem Treffen und direkten Austausch von PolitikerInnen verschiedener Parteien und Müttern, die im Kampf familienrechtlicher Verhandlungen stecken, kam. Maria hat in Deutschland bittere Erfahrungen von Sprachlosigkeit und Rechtlosigkeit gemacht, als Migrantin und als Mutter. Und sie erlebt, dass es nicht nur ihr Problem ist. Deshalb wird Maria aktiv. Sie engagiert sich, damit frauenrechtliche Fragen in den Fokus politischer Debatten rücken und Frauen, auch zugewanderte Frauen, in eben diesen Debatten mitreden.